Dann kommen wir inshallah weiter. Babu Salati al-Idain. Babu Salati al-Idain. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahda wa la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kapitel von Festgebet. Von Festgebet. Hier man sagt Salatul Idain von zwei Festen, von beiden Festgebeten, weil wir nur diese zwei Festgebete haben. Al-Hadith al-Sadis wal-Arba'in ba'd al-Arba'miyah an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-fitru yawma yuftiru an-nas wal-adha yawma yudahhi an-nas. Rawahu al-Tirmidhi wa huwa sahih. Al-fitru yawma yuftiru an-nas wal-adha يوم يضحي الناس. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس، يعني معظم الناس. والحديث فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وفي معناه حديث ابن عباس، وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم المدينة آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه، وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد ابن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج، لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، يعني عرفة. وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وعمل الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل. وتأول حديث ابن عباس رضي الله عنه بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، وأنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنه إنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. الفطر يوم يفطر الناس، يعني أنت موجود في بلد والناس تفطر أو الناس تصوم أو الناس تضحي، فتكون مع أهل البلد الذي أنت فيه. وأما مسألة اختلاف المطالع فلا عبرة باختلاف المطالع عند أغلب أهل العلم. وأما كون ابن عباس قال له هكذا أمرنا رسول الله، فنعم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا الهلال، فهم ما رأوه، ما كان عندهم مثل زماننا اليوم هذه الأمور الموجودة. ولكن الصحيح أن يصوم أهل الإسلام مجتمعين من من من أقصى الأرض إلى أقصاها. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها زاكته حديث في 146 زاكته، النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الفطر يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسِ. Das Wort Fest oder Fastenbrechen ist, wenn die Leute das Fasten brechen. وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّ النَّاسِ. Und Opferschlachtfest ist, wenn die Leute schlachten. Und hier, das kommt das Wort die Leute. Die Leute. Was bedeutet die Leute? Alle? Oder bedeutet dein Gebiet oder dein Dorf oder dein Staat? At-Tirmidhi hat dieses Hadith überliefert und der sagte, das ist ein Hasan und Gharib. Und der sagte, manche Gelehrten haben dieses Hadith so erklärt. Das heißt, wenn man Fasten bricht oder fastet, dann sollte man das mit der Gruppe, mit der Mehrheit von den Leuten, von den Muslimen machen. Und in diesem Hadith gibt es auch den Beweis, wenn die Leute fasten, dann fastet man mit. Und wenn die Leute Fasten brechen, dann bricht man Fasten mit ihnen. Und es gibt auch in dieser Hinsicht ein Hadith von Quraib. Er kam von Damaskus und er sagte Ibn Abbas, er hat ihm gesagt, wir haben am Freitag angefangen mit dem Fasten. Der sagte ihm, nein. Ibn Abbas sagte, aber bei uns war das am Samstag. Bei uns war das am Samstag. Der hat ihm gesagt, sollen wir nicht mit Muawiyah radhiyallahu anhu fasten? Ibn Abbas sagte ihm, nein. Der Prophet hat uns so befohlen. Entweder sehen wir den Mond oder machen wir 30 oder fahren wir fort 30. Aber der Ibn Abbas sagte ihm nicht, dass er seine Sichtung annulliert. Weil manche Gelehrten haben gesagt, wenn jemand allein den Mond gesehen hat, dann macht er, was die Gruppe oder was die Mehrheit der Muslime macht. Andere sagen, doch, der soll für sich selber fasten oder Fasten brechen, wenn er den Mond selber auch gesehen hat. Und bezüglich dieser Aussage von Ibn Abbas, die haben gesagt, ja, vielleicht Ibn Abbas hat das gesagt, weil der Mond hat bestimmte Linien und in diesen Linien scheint der Mond. Andere haben gesagt, ja, weil nur eine Person ihm das erzählt hat und der hat das nicht angenommen von einer Person. Auf jeden Fall, das sind sozusagen Erklärungen für die Aussage von Ibn Abbas. Barakallahu fikum, man kann das heute leicht erklären. Ibn Abbas war in Medina und Muawiyah war in Damaskus. Und man konnte nicht schnell den anderen sagen, morgen ist Ramadan oder morgen ist Fest und so weiter. Aber heutzutage ist das leichter und deshalb nehmen wir die Allgemeinheit der Hadithe, dass man mit allen Muslimen fasten sollte, das Fasten brechen sollte und auch Barakallahu fikum Eid al-Adha mitmachen sollte. وعن أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. الحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة. وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه وإن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك معلوما من أول اليوم. وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن بشرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب بشرط أن تترك للبس كما ورد في الحديث. وغيره يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه. ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعية تفاصيل أخر كما ذكرها في الشرح في عيد الإفطار، وأقاسوا عليه عيد الأضحى وفي الترك للبس، وأقاسوا عليه سائر الأعذار وفي القياس نظر، إذ لم يتعين معرفة الجامع. والله تعالى أعلى وأعلم. المعنى بارك الله فيكم أن قوما ما كانوا ما علموا أن العيد كان قد صار، يعني قد وافق العيد، ولكنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال، وكانوا صائمين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا ويصلوا العيد من يومهم، يعني يغدوا إلى مصلاهم. يعني مثلا الآن مجموعة من الناس كبيرة ما علمت، مثلا قرية ما علمت أن الهلال قد رؤية، أو علمت أن الهلال قد رؤية وما عرفوا أنه لازم يعيدوا، أو الآخرون علموا، فلما يعلموا وجب عليهم صلاة العيد فيصلوا حتى في اليوم التالي لا بأس، هذا للبس أو لمطر. ليش؟ لأنه ما عرفوا. يعني مثلا أنت مسجد مثلا في مدينة أخرى، نحن قلنا عندنا غدا العيد، هذا المسجد ما علموا فصاموهم ذلك اليوم، ففي الظهر وصلهم أن العيد أنه يوم عيد، فما يتم صيامه، ما يتم صيام، يفطروا ويغدو إلى صلاة العيد، يعني يصل، لأنه إذا صار في اليوم التالي لا بأس، وفي اليوم نفسه أيضا كذلك. طبعا إذا كانت مجموعة كبيرة، لأن صلاة العيد هل تقضى أو لا، اختلف في ذلك أهل العلم. بارك الله فيكم. أبو عمير بن أنس بن مالك hat überliefert von Onkeln von ihm, von Sahaba, von Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben ihm erzählt, dass eine Gruppe von Leuten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, und sie haben bei ihm bezeugt, dass sie den Neumond gestern gesehen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen befohlen, dass sie das Fasten brechen, und das war für Abend, und wenn sie früh aufwachen, dann gehen sie oder verrichten sie Eidgebet, das wird festgelegt. Das heißt, wenn man nicht wusste, dass das Festgebet angetroffen ist, und da hat man später dann gewusst, dann sollte, und das ist in einer großen Gruppe oder in einem Dorf oder Moschee und so weiter, dann sollte man, barakallahu fikum, das Festgebet nachholen und beten, wenn das auch am nächsten Tag ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es gemacht hat. Das ist Eid al-Fitr oder Eid al-Adha. Nächster Tag auch kein Problem, weil diese Leute nicht gewusst haben, was sie zu machen haben. Die haben das Abend gesehen und sie haben kein Festgebet gebetet. Dann kamen sie zum Propheten, er hat ihnen das erzählt. Aber eigentlich heutzutage ist das anders geworden. Wir können heutzutage jemanden anrufen, wir haben den Mond gesehen. Eigentlich, die ganze Nation sollte zusammen fasten, sollte zusammen das Fasten brechen, sollte zusammen Arafat-Tag haben, sollte zusammen die ganze Nation. Wallahu ta'ala. Außer jetzt, dass man diese Möglichkeit nicht hat. Dann musste man selber gucken, ob man den Mond gesehen hat oder nicht, den Neumond, ob man das gesehen hat oder nicht. طبعا هنا المسألة هي صلاة العيد. حديث 448، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. طيب شو دخلوا هذا في صلاة العيد؟ ها؟ أنه كان في عيد الفطر لا يخرج إلى صلاة العيد حتى يفطر، يعني ما يخرج لصلاة العيد صائما. هذا هو. طبعا الحكمة قالوا إنه في التمر فيه حلاوة، وهذا يوافق الإيمان ويرقق القلب ويخرج الإنسان وقد أكل شيء وكذا. بارك الله فيكم. حديث 448 das kann man zwei Worte dazu sagen. Ich, eigentlich wir reden über das Gebet. Wir reden über das Gebet. Anas radiallahu alayhi berichtete, dass der Prophet Muhammad nicht zum Festgebet gegangen ist, bis er ein paar Datteln zu Fastenbrechen Festgebet nicht gegangen ist, bis er Datteln gegessen hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Und bei Ahmed, der hat das einzeln, das wird die Datteln einzeln gegessen. Meine, was hat das jetzt mit unserem Thema? Was hat das mit unserem Thema zu tun? Unser Thema ist das Festgebet. Das hat nur mit unserem Thema zu tun, dass man zum Fastenbrechen Festgebet oder Fastenbrechen Gebet, so Eid al-Fitr Gebet, dass wenn man geht, dann sollte man vorher etwas gegessen haben. Das wird, man geht nicht zum Gebet fastend. Das ist alles. Hadith التاسع الحديث التاسع والأربعين بعد الأربعمائة. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. نفس الكلام، يوم الفطر يأكل يخرج، يوم الأضحى ما يأكل حتى يضحي فيأكل من أضحيته. هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. وكان إذا رجع، في رواية عند البيهقي، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. هاي خذوا، هاي جبنا لكم الدليل. هنا إذا الحديث أصلا ما يعني صلاة العيد. بارك الله فيكم. حديث 449 ابن بريدة von seinem Vater sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب ist sein Vater der sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ging nicht zum Fastenbrechen Gebet bis er etwas gegessen hat und zum Schlachtopfer oder zum Opfergebet Eid al-Adha, er hat das Gebet verrichtet und dann hat er gegessen. Das heißt, was hat das jetzt mit unserem Thema, mit dem Gebet zu tun? Das hat mit unserem Gebet zu tun. Zum Fastenbrechen, das wird das Eid nach Ramadan, man isst etwas und dann geht man zum Gebet. Adha, bis man geschlachtet hat und dann ist man von dem Schlachtopfer, was man für Allah subhanahu wa ta'ala geschlachtet hat. Und es gibt eine Überlieferung bei Al-Bayhaqi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er zurückgekommen ist, der hat von Leber von dem Geschlachteten gegessen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Das ist alles. Das wird in Eid al-Fitr vor dem Gebet etwas essen. Eid al-Adha nach dem Gebet von dem Schlachtopfer was essen, und dies ist empfehlenswert. Das ist keine Pflicht. Das ist keine Pflicht, nicht, dass man denkt, das ist Pflicht. Du kannst auch an Eid al-Fitr fasten gehen und du kannst auch an Eid al-Adha früh essen, kein Problem. Aber wenn du besser machen willst, wenn du mehr Ajr haben willst, dann kannst du so machen. وعن أم عطية الخمسون بعد الأربعمائة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. أم عطية هي نسيبة بنت الحارث، وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين يأخذون عنها غسل الميت، لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت ذلك وأتقنت. فحديث أم عطية أصلا في غسل الميت. قالت: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أن نخرج، أي إلى المصلى، إلى مصلى العيد، العواتق، البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ الصغيرة، والحيض. الحيض أعم من ذلك، أعم من ذلك، في العيدين يشهدن الخير، يعني الدخول في فضيلة صلاة لغير الحائض، ودعوة المسلمين، هذا يعم الجميع، ويعتزل الحيض المصلى. وفي لفظ البخاري: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور. والحديث دليل على وجوب إخراج النساء إلى الصلاة، وفيه أقوال ثلاثة. الأول أنه واجب، به قال علي رضوان الله عليه وأبو بكر وعمر، ويؤيده حديث ابن عباس، ولكن فيه ضعف عند ابن ماجه، كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، أو كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. والثاني أنه سنة، قالوا الأمر هنا للندب، وقالوا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال لو كان واجبا لما علل بذلك، ولكن فيه تأمل هذا الأمر لأنه ما له علاقة. والثالث أنه منسوخ، القول الثالث أن هذا الحكم منسوخ، ولكن هذا أيضا ما في عليه دليل، لأنه ما في تحريم أن تخرج المرأة الصلاة. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من عن المساجد، ولكن هذا لا يدل على تحريم خروجهن. لو رأى الناس ما أحد، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنع، لو رأى لمنع، بس هو ما رأى وما منع. أيوة، فكيف في زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمنع يا الله، شلون تمنعها؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث معطية بارك الله فيكم، نسيبة بنت الحارث، وقيل بنت كعب رضوان الله عليه. حديث معطية زي sagte wir wurden befohlen dass wir die jungen Mädchen und die menstruierenden Frauen oder junge Frauen zum Fest gebeten mitzunehmen. Sie sollten dabei sein bei Khair von Muslimin und das Bittgebet von den Muslimin. Und die Menstruierenden beten nicht oder verlassen das Gebet, weil eine menstruierende Frau nicht betet. Das bei Al-Bukhari Muslim. Und Ma'atiyya Barakallahu Fikum ist Nusaybah bint al-Harith, die ist eine, oder bint Ka'b, sie ist sehr bekannt, radwallahu alaiha. Und ihr Hadith ist maßgebend bezüglich Totenwaschung, weil sie dabei war, als die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewaschen worden ist. Und sie hat das erzählt. Um Atiyya radwallahu alaiha sagte, wir wurden befohlen. Das ist, das, wer hat ihnen befohlen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass sie auch die Mädchen, die Jüngsen oder die die Zeit von Pubertät erreicht haben oder Geschlechtsreife, dass sie sie mitnehmen zum Gebet, zum Festgebet, zum Platz des Gebetes. Damit sie dabei sind, wenn die Muslime Mitgebet machen und wenn sie beten. Aber die Menstruierenden, die sollten nicht, die dürfen nicht beten. Die bleiben fern vom Gebet. Es gibt natürlich in einer anderen Überlieferung Zawat al-Khudur. Zawat al-Khudur, die sind die Frauen, die nicht verheiratet sind und die in ihren Häusern bleiben. Auch diese Frauen musste man oder sollte man mitnehmen zum Gebet. Das Hadith ist klar, wenn man das betrachtet, dass die Frauen auch zum Gebet, zum Festgebet müssen. Aber die Gelehrten haben drei Aussagen diesbezüglich getroffen. Die erste Aussage ist, das ist Pflicht. Und das sagte Ali, radhiyallahu alayhi, Abu Bakr, radhiyallahu alayhi, und Umar, radhiyallahu alayhi. Weil das klar ist. Die drei gerecht Khalifen sagen das. Die zweite Ansicht ist, dass dies empfehlenswert ist. Und dieser Befehl, was Atiyah hier gesagt hat, die haben gesagt, das ist kein Befehl der Verpflichtung, sondern Befehl der empfehlenswerten Handlungen. Das ist empfehlenswert. Und was ist ihr Beweis dafür? Die haben gesagt, ja, das steht hier, damit die Frauen Al-Khair, das Gute von Muslimin, dabei sein und damit sie auch das Bittgebet von Muslimin sozusagen hören, wenn man das macht. Aber da kann man nicht, barakallahu fikum, da kann man das nicht sagen, dass das nur deswegen ist, weil das Hadith klar ist, dass auch junge Frauen, menstruierende Frauen, die sollen zum Gebetsplatz, aber die Menstruierenden, die beten nicht. Und der nächste ist, die haben gesagt, die fünf Gebete, die fünf Gebete nur sind Pflicht. Alle anderen haben sie gesagt, das ist keine Pflicht. Aber das kann man auch nicht als Beweis nehmen in diesem Zusammenhang. Weil das extra ist und dort ist extra. Die dritte Ansicht ist, der Autor, wallahu, bevor wir kommen, der Autor, wallahu ta'ala, ala wa ala, der meint, das wäre empfehlenswert. Der vertritt diese Ansicht. Die dritte Ansicht, da haben sie gesagt, dass dieses, die Verpflichtung, dass die Frauen zum Festgebet gehen, ist annulliert worden. Annulliert worden, das sagte At-Tahawi. Aber barakallahu fikum, man sollte natürlich klaren Beweis holen, dass das annulliert worden ist. Und es gibt keinen Beweis, dass das annulliert worden ist. Außer eine Aussage von Aisha. Sie sagte, hätte der Prophet ﷺ die Frauen heutzutage gesehen, was sie tun, hätte er den Frauen verboten, in die Moscheen zu gehen. Aber das ist mit hätte und hätte. Das kann man nicht als Beweis nehmen. Und zweitens, der Prophet sagt was anderes. Er sagt, wenn deine Frau dich um Empfehlung, um Erlaubnis bittet, in die Moschee zu gehen, dann erteilst du diese Erlaubnis. Man kann das nicht als Beweis nehmen, barakallahu fikum. Und es gibt zwei, es gibt Verboten ist anders und Mitnehmen ist was anderes. Da muss man unterscheiden. Ich sage, nimm deine Frau mit, ist anders als deine Frau geht allein. Aber eigentlich, die erste Ansicht ist die richtige, laut Beweis. Laut Beweis. Man wird in jedem Zusammenhang oder in jeder Handlung der Religion unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten hören und lesen. Aber man sollte, barakallahu fikum, immer nach dem Beweis handeln. Nach dem Beweis, natürlich, da nimmt man, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Das ist klar. Aber da bleibt man bei Beweis. Wallahu ta'ala ala. Wa a'lam. Ich denke, wir stoppen hier bei Hadith 450 und das nächste Mal machen wir weiter, Barakallahu fikum, mit Hadith 451. Ich meine, diese Teile, diese Hadithe, die werden schneller behandelt von mir als normal, weil die sind klar, da braucht man nicht viel, Barakallahu fikum, dazu zu sagen. Die Hadithe sind eindeutig. Da braucht man nicht viel zu erzählen. Das nächste Mal versuchen wir, inshallah, dieses Kapitel zu Ende zu bringen. Und dann gibt es bei uns Salat al-Kusuf. Und Salat al-Istisqa. Und dann Bab al-Libas. Und dann fangen wir mit al-Janaiz. Das heißt, ein paar Unterrichte noch, inshallah. Und dann kommen wir zum zweiten Buch. Dann kommen wir zum zweiten Buch und das ist Buch von Az-Zakat. Das wird diesen noch wie viel? Diesen noch 100 Hadithe und dann kommen wir zum Buch von Az-Zakat, die zweite Säule im Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.